Kundgabe 5532. Empfangen durch Bertha Dodder am 14.11.1952. Zweifel. Erhöhte Wahrheit. Licht. Schatten. Ihr werdet immer wieder in Zweifel geraten, ob der Wahrheit dessen, was ihr als mein Wort vertreten sollet, euren Mitmenschen gegenüber. Ihr werdet zweifeln, solange ihr selbst noch nicht die Vollkommenheit erreicht habt, die euch ein helles Schauen ermöglicht, das euch alle Zweifel verjagen würde. Doch ihr könnet durch eure Zweifel nur reifen insofern, als dass euer Wahrheitsverlangen immer stärker wird und ihr sonach auch nach dem verlangt, der die ewige Wahrheit selbst ist. Ein Mensch, der völlig selbstsicher ist, der glaubt, nicht irren zu können, strebt nicht nach mehr, sondern gibt sich zufrieden mit dem, was er besitzt. Und er fällt zurück. Zwar beweiset es einen starken Glauben, wenn ein Empfänger meines Wortes von oben von der Wahrheit überzeugt ist. Doch auch der gläubigste Mensch ist nur ein Mensch. Der gläubigste Mensch ist noch mit der Erde verbunden, solange er auf Erden lebt und sonach dem Zustrom des Erdgebundenen ausgesetzt, das verunreinigen möchte, was rein ist. Und diese Ströme berühren auch zuweilen seinen Verstand. Und dann setzen leise Zweifel ein, die aber schnell verjagt werden können, durch gläubigen Anruf dessen, der selbst die Wahrheit ist. Es sind Schatten, die das Licht verdunkeln wollen, das hinausleuchtet in die Nacht. Und solange es Kräfte gibt, die wieder das Licht ankämpfen, weil sie es nicht vertragen können, so lange ist auch der Mensch vor deren Einfluss nicht sicher. Doch immer nur in dem Maße, wie er sich selbst zur Wahrheit verhält. Darum wird der die Wahrheit anstrebende Mensch auch unweigerlich zur Wahrheit gelangen. Und selbst ein Zweifel wird nur zur Folge haben, dass sich die Wahrheit immer klarer herausstellt und jeden Zweifel besiegen wird. Es wird kein Mensch sagen können, dass für ihn die Wahrheit unerreichbar wäre, solange er auf Erden lebt. Dann wäre euch nicht die Verheißung zugegangen. Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Er wird euch in die Wahrheit leiten. Die Wahrheit ist euch nicht unerreichbar. Sie kann in euren Besitz gelangen, so es euch ernstlich um ihren Besitz geht. Denn Gott selbst ist die Wahrheit, und er verschenkt sich allen, die ihn begehren. Er will, dass seine Geschöpfe in der Wahrheit stehen, weil sie nur durch die Wahrheit das werden können, was sein Wille ist, seine Kinder. Also wird er auch die Wahrheit ihnen zuführen und auch die innere Sicherheit ihnen geben, dass es die Wahrheit ist, die ihnen geboten wird. Und selbst die auftauchenden Zweifel dienen dazu, die rechte Wahrheit zu erkennen und desto fester an ihr zu halten, weil sie Licht gibt, das den Menschen beseligt. Amen.